Wir bringen den 7. Teil einer Funkbearbeitung des Romans Krieg und Frieden. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi. Zwischen Fürst André und Natascha hatte sich seit ihrer Verlobung ein schlichtes Verhältnis gegenseitiger Nähe herausgebildet. Natascha wäre vollkommen glücklich gewesen, wenn der Gedanke an die bevorstehende und immer näher rückende Trennung sie nicht erschreckt hätte. Ein Gedanke, der auch den Fürsten André blass werden und Kälteschauer verspüren ließ. Im Rastowschen Hause herrschte jene Atmosphäre poetisch verklärter Langeweile, Bedrücktheit und Schweigsamkeit, die ein Brautpaar immer zu umgeben pflegt. Oft sagte keiner ein Wort, wenn alle beieinander saßen. Manchmal standen auch die anderen auf und gingen hinaus, und Braut und Bräutigam blieben allein, sagten aber ebenfalls kein Wort. Von ihrem künftigen Leben sprachen sie nur selten. Fürst André redete nicht gern davon. Er empfand etwas wie Furcht und eine Art von Gewissensbeunruhigung bei dem Gedanken an dieses Thema. Dann kam der Tag, an dem Fürst André ins Ausland abreisen musste. Fahren Sie nicht weg. André, fahren Sie nicht. Natascha, bitte machen Sie es uns nicht so schwer. Fassen Sie sich. Gott weiß, wie gern ich hier bleiben würde. Ach, warum muss das nur sein? Warum nur? Wir müssen es auf uns nehmen. Und noch eins. Sie kennen Pierre Besuchow doch schon lange. Haben Sie ihn gern? Ja, er ist ein guter Mensch. Pierre ist der Einzige, dem ich von unserer Verlobung erzählt habe. Ich kenne ihn von Kindheit an. Er steht mir sehr nahe. Ich fahre jetzt ins Ausland. Gott weiß, was alles geschehen kann. Ich bin ein Jahr von Ihnen getrennt. Es könnte sein, dass ein anderer Mann... André! Ich weiß, ich soll davon nicht sprechen. Aber das eine möchte ich Ihnen sagen. Was auch geschehen mag, wenn ich fort bin... Was soll mir denn schon geschehen? Bitte, Natascha. Warten Sie auf mich. Sie sind frei... Aber warten Sie auf mich. Und wenn irgendein Kummer über Sie kommt, in jedem Fall bitte ich Sie, sich um Rat und Hilfe an Besuchow zu wenden. Und an keinen anderen. Was auch geschehen mag. Er ist wohl der zerstreuteste und komischste Mensch, den es gibt. Aber er ist lauter wie Gold. Nun, leben Sie wohl. Fahren Sie nicht. André! Im Frühjahr 1810, nach der Abreise des Fürsten André, übersiedelten die Rastowschs wie gewöhnlich zu dieser Jahreszeit auf ihr Landhaus Otradnoje. Kurze Zeit später traf auch Nikolai Rostow ein, der sich auf Bitten seiner Mutter vom Regiment hatte beurlauben lassen, um sich der wirtschaftlichen Angelegenheiten seines Elternhauses anzunehmen. Die Vermögenslage der Familie Rostow hatte sich in den letzten Jahren äußerst ungünstig entwickelt. Die Schulden hatten infolge der sorglosen, verschwenderischen Lebensführung des alten Grafen und der ständigen, durch verworrene Wirtschaftsführung begünstigten Unterschleife des Verwalters ein solches Ausmaß angenommen, dass der gesamte Gutsbesitz der Rostows in absehbarer Zeit unter den Hammer zu kommen drohte. So ging der Nikolai Rostow grimmig und entschlossen daran, in dieser Welt, die er nicht verstand und für die er sich nicht interessierte, Ordnung zu schaffen. Die Bücher her. Ich verlange die Abrechnungen über alles, verstehst du? Bis auf die letzte Kopeke. Abrechnung. Sofort. Bitte einst meinen Platz zu nehmen, euer Durchlaucht. Reg dich doch nicht so auf, Nikoluschka. Ich wollte dir noch sagen, ich habe hier einen Wechsel über 2000 Rubel von Anna Michailowna. Einen Augenblick, Papachen, wenn Sie erlauben. Was soll dieses Geschmiere bedeuten, hey? Links die Einnahmen, rechts die Ausgaben, wie es sich gehört, euer Durchlaucht. Was sind das hier beispielsweise für 700 Rubel? Wofür hast du die ausgegeben? Hier fehlen 700 Rubel, antworte! Gleich, euer Durchlaucht. Gleich wird's mir wieder einfallen. Gott weiß, dass ich immer ehrlich und gewissenhaft über jede Kopeke gewacht habe. Ich werde nachdenken. Irgendwo muss ich doch diese verflixten 700... Irgendwo? Gestohlen hast du sie. Du Dieb, undankbares Vieh! Ich schlag dich tot, du Hund! An mir sollst du etwas anderes kennenlernen als an meinem Vater. Viel zu gut war er gegen dich. Bestohlen hast du ihn. Vergebung. Hinaus mit dir. Lass dich hier nie wieder sehen, du Schuft. Weißt du, mein lieber Junge, diesmal bist du wirklich ohne Grund in solche Hitze geraten. Diese 700 Rubel sind als Kosten für irgendwelche Transporte auf der anderen Seite gebucht. Und du hattest nicht umgeblättert. Ein Schuft und ein Dieb ist er, das weiß ich. Und was ich getan habe, habe ich getan. Aber wenn Sie wollen, dann werde ich ihm eben nie wieder etwas sagen. Ich bitte dich sogar herzlich, dich der Wirtschaft anzunehmen. Ich bin alt und ich... Ich wollte dir noch sagen, da habe ich einen Wechsel über 2000 Rubel von den Trubezkois. Was meinst du, Nikoluschka? Was soll ich mit diesem Wechsel machen? Ich kann die Trubezkois nicht ausstehen. Aber sie waren mit uns befreundet und sie sind arm. Was sie mit diesem Wechsel machen sollen, Papa? Das. Und verzeihen Sie mir, wenn ich vorhin etwas getan habe, was Ihnen gegen den Strich geht. Ich verstehe ja davon nicht so viel wie Sie. Alle diese Lieferungen, Geldverrechnungen, diese Transporte, die dann auf der anderen Seite gebucht werden. Nein, das ist mir zu hoch. Das war das letzte Mal, dass sich der junge Rostow um eine geschäftliche Angelegenheit gekümmert hatte. Von da an gab er sich mit Leidenschaft der Hetzjagd hin, die beim alten Grafen großzügig betrieben wurde und für Nikolai etwas Neues war. Danila! Was für fehlen eure Durchlaucht? Ein schöner Tag, was? Das richtige Wetter zu befehlen. Uwaka sagt, Wölfe seien nach der Schonung hinübergewechselt. Da hätten sie geheult. Da müsste man also jetzt losreiten, wie? Zu Befehl, losreiten. Nikolai, du reitest? Ja, aber nur auf Wölfe, das kann dir doch keinen Spaß machen. Das ist nicht schön von dir. Lässt schon satteln und sagst mir keinen Ton. Du darfst ja gar nicht mit. Mama hat es verboten. Und ich reite doch mit. Danila? Ja? Sattle auch für mich. Und Michailo soll meine Koppel führen. Also schön. Gegen Russland hilft kein Wehren. Aber beeil dich. Guten Tag, Kinder! Onkelchen! Na klar doch, das wusste ich ja, dass es euch nicht zu Hause halten würde. Bei dem Wetter und keine Hetzjagd. Nikoluschka, mach nur gleich, dass du an die Schonung kommst. Mein Nachbar Ilyarin ist auch losgezogen. Ein ganzer Haufen Leute, dass die uns nicht die Beute vor der Nase wegschnappen. Ah, und das Komtesschen reitet auch mit, recht so. Guten Tag, Onkelchen. Aber pass hübsch auf, dass du nicht einen von den Hunden überreitest. Ich pusche schon keinem ins Handwerk, Onkel. Ich nehme meinen Platz ein und mache alles so, wie es sich gehört. Brav, Komtesschen. Und fall mir nur nicht vom Pferd. Im Sattel gibt es keine Sofalehne. Na dann los. Woll sehen, an was für einen Mordskerl von Wolf wir geraten. Semjon, hast du unsere Natascha gesehen? Mit dem jungen Grafen bei der Schonung. Da muss man sich immer wieder wundern, euer Erlaucht. Sie ist eine Dame und dabei eine so große Liebe zur Jagd. Und wie sie zu Pferde sitzt, was? Die kann sich neben jedem Mann sehen lassen. Jawohl. Und was den jungen Herrn anbelangt, der junge Herr wissen schon, wo man Aufstellung nehmen muss. Und vom Reiten versteht er so viel, dass Danila und ich nur immer wieder staunen müssen. Und was für einen vorzüglichen Sitz er hat. Was? Einfach zum Malen. Wie ein Bild. Neulich wurde von der Sawasinski-Steppe aus ein Fuchs angesetzt. Und der junge Herr hinterher und kriegt ihn. Das war wirklich eine Sache. Das Pferd 1000 Rubel wert, der Reiter überhaupt nicht zu bezahlen. Solch einen Reiter soll man erst suchen. Ja, ja, soll man erst suchen. Hey. und neulich, als der junge Herr in Uniform mit allen Orden und Ehrenzeichen aus der Kirche kam, also da sagte Michail Sidoritsch: Sie sind an das Wolfslager geraten. Glück und Erschöpfung in den Mienen hoben die Jäger den alten Wolf, den sie gefangen und gefesselt hatten, auf ein Pferd und brachten ihn so von den winselnden Hunden begleitet zum Sammelplatz. Alle kamen angeritten und angelaufen, um den Wolf zu sehen, der mit seinen großen, glasig gewordenen Augen die vielen Hunde und Menschen anstarrte, die um ihn herumstanden. Einen Augenblick später verkündete aus dem Felder umstandenen Walde ein Hornsignal, dass ein Fuchs gefangen sei. So zog sich die Jagd hin bis zum Abend. Na klar doch, das war das einzig Richtige. Ihr hättet schon längst einmal zu mir kommen sollen. Nun, ruht euch aus, erholt euch. In 1-2 Stunden, denke ich, wird der Wagen kommen und euch nach Hause bringen. Ich bin gar nicht müde. Na, das ist mir eine Comtesse. Den ganzen Tag zu Pferde gesessen und dabei tut sie, als wäre das nichts. Aber Hunger habe ich für 3. Nun, esst, esst. Alles da, immer tüchtig zulangen. Das ist mir mal eine Nichte. Dir müsste man nur noch einen hübschen jungen Mann aussuchen. Der ist schon ausgesucht. Und was für einer. Nun, so ist es richtig. Nur nicht Trübsal blasen. Schließlich stirbt man. Na klar doch. Und was hat man dann? Wozu soll man sich also die Beine ausreißen? Darüber fällt man nur in Sünde. Warum übernehmen Sie eigentlich kein Zivil- oder Militäramt, Onkelchen? Früher habe ich auch gedient. Aber ich habe es aufgegeben. Dazu tauge ich nicht. Ich komme damit nicht zurecht. Das ist etwas für euch. Bei mir langt der Verstand nicht dazu. Ja, die Jagd, das ist was anderes. Na klar doch. Och, mach doch die Tür auf. Warum habt ihr die Tür denn zugemacht? Das ist Mietka, mein Kutscher. Ich habe ihm eine gute Balalaika gekauft, weil ich ihn so gern spielen höre. Sehr gut. Wirklich ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Schäm dich, Nikolai. Das ist nicht ausgezeichnet, sondern das ist einfach hinreißend. Ja. Ja, der spielt herrlich. Diesen Takt da, den bringt er aber nicht ganz richtig heraus. Hier muss er die Melodie ganz ruhig hinströmen lassen. Ganz ruhig muss er sie hinströmen lassen. Kennst du überhaupt das Lied, Komtesschen? Und da ruft er an der kühlen Quelle. Na klar doch. Und da ruft er an der kühlen Quelle. Schöne Jungfer, bleibe stehen. Ja. Also so bringe ich meinen Lebensabend hin. Ist dir warm genug? Wunderschön. Ich fühle mich ganz furchtbar wohl. Ach, was ist der Onkel für ein lieber Mensch. Woran hast du eben gedacht, Nikolinka? Ich? Ja, ich dachte... Aber lach nicht. Ich dachte, Rogai, der rote Rüde, sieht doch eigentlich dem Onkel ähnlich. Und wenn Rogai ein Mensch wäre, würde er den Onkel doch sicher immer bei sich behalten. Weil der Onkel so ein tüchtiger Reiter ist. Und weil er überhaupt wie aus einem Stück gemacht ist. Tja. Der Onkel ist wirklich ganz aus einem Stück gemacht. Habe ich nicht recht? Und woran hast du eben gedacht? Ich? Warte einmal. Ja, ich dachte zuerst, so fahren wir jetzt und glauben, wir fahren nach Hause. Und dabei fahren wir doch in dieser Dunkelheit Gott weiß wohin. Und plötzlich kommen wir an und sehen, dass wir gar nicht in Otradnoja angekommen sind, sondern im Märchenland. Und dann dachte ich... Nein, sonst habe ich an nichts gedacht. Ich weiß schon, du hast natürlich an ihn gedacht. Weißt du, Nikolai, ich glaube, dass ich nie wieder so glücklich sein werde wie jetzt. Um dieselbe Zeit feierte in Moskau der alte Fürst Balkonski seinen Namenstag. Er hatte Befehl gegeben, niemand vorzulassen. Nur zum Mittagessen durften ein paar Vertraute seine Gäste sein, zumeist Freunde des alten Fürsten aus längst vergangener Zeit. Auch Graf Pierre Besuchow war diese Ehre widerfahren, und Pierre saß etwas steif und linkisch mitten unter der kleinen Gesellschaft, die an einen feierlichen Gerichtshof erinnerte. Nachdem der Burgunder kredenzt war, kam die Rede auch auf die letzten politischen Neuigkeiten. Ich habe nie etwas von dieser ganzen sogenannten Diplomatie gehalten. Bonaparte Protestnoten schicken, das heißt den Wolf mit Rüben füttern. Wir brauchen eine starke Grenzsicherung und eine energische Politik, dann wird er sich nie wieder unterstehen, wie Anno 7 die Grenze zu überschreiten. Aber Fürst, wie könnten wir es überhaupt wagen, mit den Franzosen Krieg zu führen? Das Schwert ziehen gegen unsere Lehrmeister und Halbgötter? Sehen Sie doch unsere Jugend an, unsere Damen. Unsere Abgötter sind die Franzosen. Unser Himmelreich ist Paris. Ja, ja, wenn man die Jugend von heute ansieht, dann möchte man am liebsten den alten Stock Peters des Großen aus dem Museum holen und ihnen auf gut Russisch die Dummheiten ausprügeln. Französische Kostüme, französische Gedanken. Na, Besuchow, mein Lieber? Jetzt rupfen Sie dein Frankreich aber gehörig. Frankreich und Bonaparte, das ist nicht ein und dasselbe. Ach, Dummheiten, Bruder, ein unverschämtes Paxens. Jawohl. Erlauben Sie, Graf, haben Sie gehört, was es neulich bei der Parade in Petersburg gab? Was sich der französische Gesandte geleistet hat? Seine Majestät haben geruht, den Gesandten auf die Grenadierdivision und ihren Parademarsch aufmerksam zu machen. Aber jener Herr zeigte nicht das geringste Interesse und nahm sich obendrein noch heraus, dem Zaren zu antworten, wir in Frankreich haben für solche Possen keinen Sinn. Was sagen Sie dazu, Graf? Gewiss eine Anmaßung und Taktlosigkeit. Ein ganz unverschämtes Pack. Bist noch jung, Besuchow, durchschaust noch nicht alles. Zu viele Flausen im Kopf. Ideale, pfui Teufel. Na, meine Herren... Jetzt sind mir die Beine eingeschlafen. Ich muss ein wenig herumspazieren. Ich leide neuerdings unter Schlaflosigkeit. Podagra, meine Herren, ist von allen Geiseln die schlimmste. Ja, die langen Feldzüge spürt man erst im Alter. Was ich dir sagen wollte, mein lieber André hat geschrieben. Andrei, wie geht es ihm? Er ist jetzt in Rom. Gestern kam die Post. Prinzessin Maria verwahrt all seine Briefe. Geh zu ihr, lass dir berichten. Wenn Sie erlauben. Na, geh nur, ob du hier dummes Zeug hörst oder das dir von der Prinzessin vorlesen lässt. Er will, dass ich die Wartezeit bis zur Verehelichung mit Comtesse Rostova um einige Monate verkürze. Er soll warten, bis ich tot bin. Es dauert sowieso nicht mehr lange. Ich werde ihn bald von mir befreien. Was sind denn diese Rostovs? Wohl kluge Leute, was? Reiche Leute, wie? Mag er doch heiraten, wenn er will, aber dann soll er für sich hausen. Na, geh, geh, geh. Ich wünschte nur, ich könnte meinem Bruder die ersten Augenblicke des Wiedersehens mit meinem Vater ersparen. Ach, wie schwer ist es, wenn man einen nahestehenden Menschen liebt und fühlen muss, dass man nichts für ihn tun kann. Was haben Sie denn, Prinzessin? Was ist Ihnen? Ich weiß selbst nicht. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Es wird alles gut werden. Ihr Herr Vater fürchtet das Unbekannte. Sie kennen doch die Rostovs, Graf. Sagen Sie mir ganz aufrichtig, was ist sie für ein Mädchen? Wie finden Sie sie? Aber ganz aufrichtig. Ich weiß nicht recht, wie ich Ihnen antworten soll. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon, was für ein Mädchen sie ist. Ich bin außerstande, ihr Wesen zu analysieren. Sie ist bezaubernd, aber warum sie so bezaubernd ist, das weiß ich nicht. Ist sie klug? Ich glaube, nein. Oder doch. Ich glaube doch, dass sie klug ist. Aber es liegt ihr nichts daran, klug zu sein. Ich weiß nicht, ob André richtig handelt mit dieser Ehe. Ich möchte sie so gern lieb gewinnen können. Sagen Sie ihr das bitte, wenn Sie sie früher sehen sollten als ich. Zur Überraschung der Familie Rostov hatte Natascha die erste Zeit der Trennung von Fürst André schnell überwunden. Sie gab sich bald wie früher, war heiter und ausgelassen und empfänglich für alle Freuden des Lebens. Dann aber, etwa nach einem halben Jahr, da überkamen sie immer öfter Augenblicke eines Grams, dessen sie sich nicht erwehren konnte. Sie hatte Mitleid mit sich selbst, Mitleid damit, dass sie diese ganze Zeit unnütz und keinem zuliebe hinbringen musste, eine Zeit, in der sie sich doch zum Lieben und Geliebtwerden geschaffen wusste. Von ihrem Bräutigam, dem Fürsten André, kam ein Brief, und er schrieb, er wäre schon längst wieder auf dem Heimweg, wenn nicht seine Wunde in dem warmen Klima aufgebrochen wäre. Er sähe sich gezwungen, seine Rückkehr bis zum Beginn des nächsten Jahres zu verschieben. So kamen die Weihnachtsfeiertage. Was läufst du herum wie eine Obdachlose? Komm, setz dich zu uns. Mein Gott, immer die gleichen Gesichter. Immer die gleichen Gespräche. Immer und ewig dasselbe. Kennt ihr das eigentlich auch? Es ist einem so, als würde man überhaupt nichts mehr erleben. Rein gar nichts. Alles, was hübsch war, ist vergangen und kommt nicht wieder. Man hat wohl Langeweile und auch Sehnsucht, aber vor allem ist man traurig. Kennt ihr das auch? Und wie? Einmal, ich war damals noch beim Regiment, war ich nicht zur Platzmusik gegangen. Und da kam plötzlich so eine Öde und Traurigkeit über mich. Wisst ihr noch, wie ich einmal bestraft wurde, weil ich Pflaumen genascht hatte? Ich hockte im Unterrichtszimmer und heulte. Ich werde das nie vergessen. Ich war so traurig und alle Menschen taten mir leid. Und ich selbst tat mir leid. Und überhaupt alle. Und die Hauptsache, ich war ganz unschuldig. Weißt du noch, Sonja? Ja. Ich kam nachher zu dir und wollte dich trösten. Ich hatte damals so ein Spielzeug, eine Art Hanswurst. Das wollte ich dir schenken, weißt du noch? Aber wisst ihr auch noch, wie uns vor ganz, ganz langer Zeit, als wir noch sehr klein waren, Papa einmal in sein Zimmer rief? Es war dunkel. Und als wir hereinkamen, stand da plötzlich... Ein Moor. Ja, aber ich weiß noch heute nicht, ob da wirklich ein Moor stand oder ob wir das geträumt haben. Können Sie sich auch noch darauf besinnen, Sonja? Ja, ja. Und ich weiß auch noch, wie man mir sagte, Sonja wäre in einem Sauerkrautfass zur Welt gekommen. Ich wagte damals nicht daran zu zweifeln. Dabei wusste ich doch ganz genau, dass das nicht stimmte und das war dann ein sehr merkwürdiges und bedrückendes Gefühl. Wisst ihr... Ich glaube, wenn man so zurückdenkt und immer weiter zurückdenkt, dann müsste man schließlich so weit kommen, dass man sich auch an das erinnert, was gewesen ist, bevor man selbst überhaupt auf der Welt war. Das ist Seelenwanderung. Die Ägypter glaubten, unsere Seelen hätten früher in Tieren gehaust und müssten nachher auch wieder in Tiere eingehen. Nein, das glaube ich doch nicht, dass unsere Seelen in Tieren gehaust haben. Aber ich weiß ganz bestimmt, dass wir früher Engel waren. Irgendwo dort oben. Dann aber auch hier unten. Und dass wir uns noch von damals her an alles erinnern können. Natascha! Was hockt ihr denn da zusammen wie die Verschwörer? Kommt lieber her, unterhaltet unsere Gäste. Wir sind beim Wachsgießen. Aber am unheimlichsten ist es, wenn man das Orakel in der Badestube befragt. Warum denn? Na ja, eben. Ihr geht ja doch nicht hin. Dazu gehört eine mächtige Courage. Och, ich gehe hin. Erzählen Sie doch, wie es der jungen Dame gegangen ist, von der Sie neulich sprachen. Also, da ging eine junge Dame in die Badehütte. Sie nahm einen Hahn mit und zwei Essbestecke mit Tellern, alles, wie es sich gehört, und setzte sich hin. Wie sie eine Weile da gesessen hat, da hört sie plötzlich, es kommt etwas angefahren. Also, da kommt ein Schlitten gefahren, mit Schellen und Glöckchen. Und dann hört sie Schritte. Nun kommt jemand herein und er sieht ganz aus wie ein richtiger Mensch, wie eben ein Offizier aussieht. Er geht auf sie zu und setzt sich zu ihr, gerade vor das zweite Gedeck. Und dann? Hat er auch was gesagt? Natürlich. Er sprach wie ein richtiger Mensch, ganz so wie eben ein richtiger Mensch spricht. Und dann fing er an, in sie zu dringen und ihr zuzureden. Na ja, nun hätte sie ihn eigentlich mit allerlei Gesprächen bis zum ersten Hahnenschrei hinhalten müssen. Aber da kam die Angst über sie. Und in ihrer Angst hielt sie sich die Hände vor das Gesicht und da griff er auch schon nach ihr. Und es wäre schlimm abgegangen, wenn nicht gerade in diesem Augenblick einige Stubenmädchen... Na, nun setzen Sie mir unsere Mädchen nicht so in Schrecken. Und wie macht man es, wenn man das Orakel in der Scheune befragen will? Da muss man einfach in die Scheune gehen und horchen. Wenn man ein Geräusch hört, als ob Nägel eingeklopft werden oder als ob gepocht wird, das ist schlimm. Wenn es aber klingt, als würde Getreide umgeschaufelt, so bedeutet das etwas Gutes und das geht dann auch in Erfüllung. Erzählen Sie doch, was Ihnen einmal in der Scheune begegnet ist. Ach, wozu denn? Ich habe es auch schon vergessen. Von euch traut sich ja doch keiner hin. Ich habe keine Angst. Kann ich jetzt gleich hingehen? Warum nicht? Aber Sie dürfen um Gottes Willen kein einziges Wort dabei reden. Nimm den Pelz um, Sonja, sonst erkältest du dich. Reden Sie doch den Kindern nicht solchen Unsinn ein. Nikolai, wo willst du denn hin? Es ist so heiß hier, Mamachen. Warst du wirklich nur frische Luft schöpfen? Natascha, weißt du, ich habe mich jetzt entschlossen. Du hast es ihr gesagt? Ja. Freust du dich? Natürlich freue ich mich. Ich freue mich ja so. Ich war schon ganz wütend auf dich. Du meinst also, dass ich das Richtige getan habe? Aber ja. Ich habe neulich noch mit Mama deswegen gestritten. Mama sagte, Sonja wolle dich einfangen. Du weißt schon, weil sie kein Vermögen hat. Wie kann man nur so etwas sagen? Ich werde es niemals jemand erlauben, schlecht von Sonja zu sprechen oder zu denken. Weißt du, Natascha, sage niemandem etwas davon. Ich werde gleich nach den Feiertagen zu meinem Regiment abreisen, dort meine Angelegenheiten ordnen und meinen Abschied nehmen. Dann komme ich zurück und werde Sonja heiraten. Der Zustand der Rostowschen Vermögensverhältnisse erforderte dringend entscheidende Maßnahmen. Außerdem standen die Rückkehr des Fürsten Andrei und damit Nataschas Hochzeit bevor. Aussteuer und Mitgift mussten also beschafft werden. Aus diesen Gründen wurde es notwendig, einige Grundstücke der Rostows zu verkaufen. Und um diesen Verkauf vornehmen zu können, ließ sich eine Reise nach Moskau nicht vermeiden. Überdies war anzunehmen, dass Fürst Andrei, wenn er aus dem Ausland zurückkam, zunächst nach Moskau gehen würde, wo sein Vater und seine Schwester den Winter zubrachten. So brach der alte Graf Rostow Ende Januar, kurz nach der Abreise Nikolais zu seinem Regiment, mit Sonja und Natascha nach Moskau auf. Da das Rostowsche Haus in diesem Winter noch nicht geheizt worden war, stieg er mit den beiden Mädchen bei Maria Dmitrijewna Achrosimowa ab, einer Bekannten, die ihm bereits häufig ihre Gastfreundschaft angeboten hatte. Ich freue mich herzlich, dass ihr gekommen seid. Aber wo hast du denn deine Frau gelassen, Ilja Andrejewitsch? Bei der Kälte wollte sie lieber zu Hause bleiben. Ihr Herz macht ihr wieder zu schaffen. Na ja, sie soll sich auskurieren. Schade. Natascha, du bist voller und hübscher geworden. Er wird sich freuen, dein André. Ihr müsst jetzt unbedingt so schnell wie möglich mit dem alten Fürsten bekannt werden. Na, und wie ist es mit dir? Was hast du für Geschäfte? Es hat sich so allerhand angesammelt. Und dann ist da jemand, der die beiden Häuser kaufen möchte, das Stadthaus und das Landhaus hier bei Moskau. Wenn Sie erlauben, suche ich mir eine passende Zeit aus und fahre für einen Tag nach Marienskoje. Darf ich Ihnen so lange meine Mädels aufhalten? Was fragst du da, mein Bester? Hier sind Sie so gut aufgehoben wie beim Vormundschaftsrat. Aber passt jetzt einmal auf. Die Hauptsache, die ihr hier erledigen müsst, ist der Besuch bei den Balkonskis. Einfach wird das nicht werden, das sage ich euch gleich. Ihr wisst, der alte Balkonski will auf keinen Fall zugeben, dass sein Sohn zum zweiten Mal heiratet. Fürst André ist natürlich kein Kind mehr und kann schließlich auch ohne den Alten fertig werden. Aber es ist ja doch immer eine dumme Geschichte, wenn man in eine Familie hineinkommt und das Oberhaupt ist dagegen. So etwas muss sich friedlich und freundschaftlich abspielen. Sagen Sie, Maria Dmitrijewna, wie ist Andrés Schwester? Die kenne ich auch noch nicht. Es gibt so eine Redensart, Schwägerin, Zwischenträgerin. Aber Maria kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Sie hat mich gebeten, ich möchte euch beide zusammenbringen. Du fährst morgen mit deinem Vater zu ihr, dann sei recht freundlich zu ihr und suche ihr Herz zu gewinnen. Du bist ja die Jüngere. Wenn dein Schatz kommt, dann muss alles so weit sein, dass beide dich schon gern haben. Habe ich recht oder nicht? Ist das nicht das Beste? Sicher. Ich will es so machen, wie Sie es wünschen. Und was deinen André anbelangt, das ist ein famoser Kerl. Um den lohnt sich's, dass man ein paar bange Minuten durchsteht. Aber pass auf, es wird schon nicht schlimm werden. Also Prinzessin, da bringe ich Ihnen nun mein Singvögelchen. Es ist mir eine große Freude, dass Sie beide jetzt miteinander bekannt werden. Im Gegenteil, Graf, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Leider kann sie der Fürst nicht empfangen. Nicht? Das ist aber sehr schade. Bitte entschuldigen Sie, aber sein Gesundheitszustand ist zu schlecht, als dass man ihn einer Aufregung, als dass er sie empfangen könnte. Aber selbstverständlich, natürlich. Es ist wirklich ein Jammer, dass dem Fürsten seine Gesundheit so viel zu schaffen macht. Wenn Sie gestatten, Prinzessin, dann halte ich Ihnen meine Natascha für ein Viertelstündchen auf und hole sie nachher wieder ab. Ich würde nämlich gern noch einen Besuch bei Anna Semjonowna machen. Nur zwei Schritte von hier, am Sobatscha-Platz. Oh, ich bitte Sie sogar recht lange zu bleiben, damit ich das Vergnügen, mich mit Ihrer Tochter zu unterhalten, recht lange genießen kann. Dann empfehle ich mich also. Nun, Comtesse, oh, entschuldigen Sie, Sie wollten etwas sagen? Oh nein, ich bitte Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Prinzessin. Haben Sie sich schon ein wenig in Moskau eingelebt? Ich hatte leider noch keine Gelegenheit dazu. Wir sind gestern erst angekommen. Maria Dmitrijewna Achrosimowa war so freundlich, uns aufzunehmen. Ach, Sie wohnen bei ihr. Da haben Sie eine reizende Gastgeberin. Sie erscheint ja manchmal etwas barsch, aber dahinter verbirgt sie nur ihre Gutmütigkeit. Ja. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Schwerfällig und gezwungen hatte sich das Gespräch 5 Minuten lang hingeschleppt, als sich plötzlich rasch näherkommende, pantoffelschlürfende Schritte hören ließen. In das Gesicht der Prinzessin Maria trat ein Ausdruck des Schreckens. Die Tür öffnete sich, und im weißen Schlafrock, die weiße Nachtmütze auf dem Kopf, erschien der alte Fürst. Ach, das gnädige Fräulein! Oh, gnädiges Fräulein, Comtesse Rostova, wenn ich nicht irre. Ich bitte um Entschuldigung. Gott weiß es, gnädiges Fräulein, ich hatte keine Ahnung, dass Sie uns gerade die Ehre Ihres Besuchs geschenkt haben. Ich wollte in diesem Kostüm nur auf einen Augenblick zu meiner Tochter. Bitte um Entschuldigung. Ja, Gott weiß es, ich hatte keine Ahnung. Fürst, ich freue mich. Nein, nein, ich bitte um Entschuldigung, ich bitte um Entschuldigung. Gott weiß es, ich hatte keine Ahnung. Gottes Willen, Comtesse. Ich begreife gar nicht. Fassen Sie es nicht falsch auf, der Fürst ist krank und... Warten Sie noch einen Augenblick, ich muss... Sie sollen doch wissen, wie froh ich darüber bin, dass mein Bruder sein Glück gefunden hat. Ich glaube, Prinzessin, es ist jetzt nicht die rechte Zeit, über diesen Gegenstand zu sprechen. Natascha, warum weinst du nur so? Was brauchst du dich um die Balkonskis zu kümmern? Wenn du wüsstest, wie grässlich das war. Mit welchem Recht können sich der Alte und seine hässliche Tochter weigern, mich in ihre Familie aufzunehmen? Sprich nicht mehr davon, Natascha. Du hast ja keine Schuld daran. Also was braucht dich das zu grämen? Eine halbe Stunde war ich mit ihr zusammen. Und nicht ein einziges Mal hat sie von André gesprochen. Beruhige dich, beruhige dich. Alles geht vorbei, Natascha. Am Abend fuhren der alte Graf, Natascha und Sonja in die Oper. Während der Vorhang noch geschlossen war und das Orchester die Ouvertüre spielte, unterhielt sich der alte Graf mit einem befreundeten Würdenträger, der in die Rastowsche Loge gekommen war, leise über einige Bekannte, die er von seinem Platz aus erspähte. Herr des Himmels, Michail Kirillitsch ist ja noch dicker geworden. Und sagen Sie, ist er nicht Dolochow? Sonja, sieh mal, dein ehemaliger Anbeter in persischer Tracht. Wo kommt denn der wieder her? Er war da verschollen, denke ich. Freilich, er war im Kaukasus, hat sich aber aus dem Staube gemacht und soll Minister bei irgendeinem regierenden Fürsten in Persien gewesen sein. Da soll er einen Bruder des Schahs umgebracht haben. Na, die Moskauer Damen sind seinetwegen ganz aus dem Häuschen. Man vergöttert ihn. Man präsentiert ihn den Gästen wie ein Sterlet-Essen. Dolochow und Anatol Kuragin, die beiden machen alle Welt verrückt. Natascha, sieh doch, ist das nicht Anna Michailowna? Ja, mein Gott, was trägt sie bloß für eine Torte? Ah, Gräfin Besuchowa. Guten Abend. Guten Abend, Kirill Ivanovich. Nanu, Graf Rostow, welche Überraschung. Ganz meinerseits und gestatten ergebens zu fragen, seit wann sind Sie denn in Moskau, Gräfin? Ich vermutete Sie in Petersburg. Wenn ich gewusst hätte, ich wäre unbedingt zu Ihnen gekommen, um Ihnen die Hand zu küssen. Ich habe gerade geschäftlich hier in Moskau zu tun und habe meine Mädels mitgebracht. Oh, wie reizend. Das ist Natascha, nicht wahr? Ich habe in Petersburg schon viel von Ihnen gehört. Ich will jetzt ganz zur Moskauerin werden. Übrigens, wie geht es Ihrem Gatten? Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen. Er war uns immer ein lieber Gast. Ist er auch da? Pierre wollte auch kommen. Eigentlich müsste Ihnen doch das Gewissen schlagen, dass Sie solche Perlen wie Ihre beiden Damen auf dem Lande vergraben wollen. Nein, lieber Graf. Sie müssen mir schon erlauben, mich ein wenig Ihrer jungen Damen anzunehmen. Oh, das ist mein Bruder Anatol. Erlauben Sie, Comtesse, dass ich Ihnen meinen Bruder vorstelle. Comtesse Rastowa. Ich habe mir schon längst das Vergnügen gewünscht, Comtesse, mit Ihnen bekannt zu werden. Seit dem Ball vor einem Jahr. Damals habe ich Sie zum ersten Mal gesehen. Sie waren auch dort? Ich kann mich nur an die Gräfin, Ihre Schwester, erinnern. Ich aber kann mich sehr genau an Sie erinnern. Wissen Sie übrigens, Comtesse, bei Karagins wird nächstens so eine Art Karussell veranstaltet, zu dem alle kostümiert kommen. Da sollten Sie auch mitmachen. Es wird sicher sehr lustig. Alle meine Freunde sind dabei. Oh, bitte kommen Sie doch. Was meinen Sie dazu? Ich weiß nicht. Wie gefällt Ihnen Moskau? Zuerst hat mir Moskau nicht so recht gefallen. Denn was eine Stadt so hübsch macht, das sind die hübschen Frauen, nicht wahr? Nun, aber jetzt gefällt mir Moskau sehr gut. Kommen Sie zum Karussell, Comtesse. Kommen Sie doch. Sie werden die Hübscheste sein. Anatol Kuragin machte einen starken Eindruck auf Natascha, obwohl bis zum Ende der Vorstellung nur wenige und belanglose Worte zwischen ihnen gewechselt wurden. Auch wenn sie ihn nicht ansah, fühlte sie Anatols Blick auf ihren Schultern und dann suchte sie, seinen Augen zu begegnen, denn es war ihr doch lieber, dass er ihr ins Gesicht sah. Aber wenn sie ihm dann in die Augen blickte, dann empfand sie mit Schrecken, dass es jene von der Schamhaftigkeit gezogene Grenze, deren Vorhandensein sie im Umgang mit anderen Männern immer so deutlich gespürt hatte, zwischen ihr und Anatol gar nicht gab. Wandte sie sich einmal ein wenig ab, so hatte sie auch schon Furcht, er könne sie plötzlich von hinten an ihrem nackten Arm packen und ihren Nacken küssen. So rollte das Geschehen auf der Bühne vor ihr ab, ohne dass es ihr ins Bewusstsein drang. Und auch alles, was sie früher beschäftigt hatte, alle Gedanken an ihren Bräutigam, an Prinzessin Maria, alles das kam ihr überhaupt nicht mehr in den Sinn, als läge alles weit, weit hinter ihr. In der Nacht, die dem Besuch der Oper folgte, konnte Natascha lange nicht einschlafen. Immer noch versuchte sie das, was sich zwischen ihr und Anatol Kuragin ereignet hatte, zu überdenken. Mein Gott, ich bin verloren. Wie ist das nur gekommen? Was bedeutet das alles? Ist Fürst André mit seiner Liebe jetzt für mich verloren? Was bin ich doch für eine Närrin, dass ich mir solche Fragen vorlege? Was ist denn eigentlich geschehen? Nichts. Ich habe nichts getan. Es ist ganz klar, dass nichts geschehen ist und dass ich nichts zu bereuen habe. Und dass mich Fürst André auch so, wie ich jetzt bin, noch lieben kann. Aber was heißt denn das, so wie ich jetzt bin? Bin ich denn eine andere geworden? Ach Gott. Ach mein Gott, warum ist er nur nicht hier? Ich würde ihm um den Hals fallen. Aber nicht mehr mit dieser dummen und grundlosen Schüchternheit von früher, sondern auf eine ganz neue Art. Ganz einfach und schlicht. Also, meine Lieben, ich war gestern bei dem alten Fürsten Balkonski. Er ließ es sich einfallen, mich anzufahren. Aber ich lasse mich schon nicht überschreien. Ich habe ihm schon den Marsch geblasen. Nun, und er? Er? Er ist ja durch und durch verrückt. Will auf niemand hören. Aber was sollen wir länger darüber reden? Wir haben das arme Mädel ohnehin schon genug gequält. Also, ich rate euch, erledigt hier, was ihr noch zu erledigen habt. Fahrt dann nach Hause, nach Otradnoje. Und wartet dort ab. Wenn der Bräutigam jetzt ankommt und ihr seid noch hier, dann geht es ohne Radau nicht ab. Ist er aber hier mit dem Alten allein, so kann er sich in Ruhe mit ihm aussprechen und dann nach Otradnoje kommen. Es tut mir schon leid, dass ich überhaupt zu ihm gegangen bin und Natascha zu ihm gebracht habe. Wieso? Was braucht ihr da leid zu tun? Ihr wart einmal hier und da ging es nicht anders. Mir tut's natürlich leid, solche Gäste zu verlieren, aber es ist schon das Beste, ihr fahrt. Also, Gott befohlen. Nimm noch das hier, Natascha, von der Prinzessin Maria. Sie schreibt an dich. Wie sie sich quält, die Ärmste. Sie fürchtet, du könntest denken, sie liebe dich nicht. Das tut sie auch nicht. Sprich kein dummes Zeug. Da kann mir keiner etwas vormachen. Ich weiß, dass sie mich nicht leiden kann. Solche Antworten will ich von dir nicht hören, meine Gute. Was ich dir sage, das ist so. Schreibe ihr einen Antwortbrief. Lassen Sie sie, Maja Dmitrievna. Seit diesem Besuch bei dem alten Balkonski ist sie ganz verstört. Hör mal, mein Kind, die Gräfin Besuchowa war da. Sie lädt uns für heute zu einer Soiree ein. Vor allem dich. Du hast ihr sehr gefallen. Die Pjesuchowa? Lass dir raten, Ilja Andrejewitsch, geh nicht hin. Die Gesellschaften dieser schönen Gräfin bestehen meistens aus solchen Damen und Herren, deren sehr freie Umgangsformen bekannt sind. Ach was, entschuldigen Sie schon, Maja Dmitrievna. Aber ich bin ja dabei. Und das Mädel braucht Zerstreuung. Wir werden nicht lange bleiben. Entzückend sehen Sie wieder aus, Comtesse. Ihnen steht einfach alles. Wir sind nur für einen Augenblick gekommen, Gräfin. Aber ich bitte Sie, verderben Sie uns nicht den Abend. Nein, ich lasse Sie nicht fort, auf keinen Fall. Ist denn Graf Besuchow auch da? Er ist nach Twer gefahren, sonst hätte ich heute ihn geschickt, um Sie einzuladen. Nun kommen Sie doch, ich bitte Sie. Übrigens, Comtesse, gestern kam mein Bruder Anatole zu uns zum Mittagessen. Wir sind fast gestorben vor Lachen. Er wollte nichts essen und seufzte nur nach Ihnen. Er ist wahnsinnig, wirklich wahnsinnig in Sie verliebt, meine Liebe. Oh, wie sie rot wird, sehen Sie doch, Graf, wie sie rot wird. Wenn Sie jemanden lieben, meine Teuerste, so ist es noch kein Grund, wie eine Nonne zu leben. Selbst wenn Sie verlobt sind, so bin ich sicher, dass Ihr Verlobter wünschen würde, Sie gingen lieber während seiner Abwesenheit in Gesellschaft, als dass Sie vor Langeweile umkommen. Was haben Sie, Coragin? Warum haben Sie mich in dieses Zimmer gebracht? Lassen Sie mich, um Gottes Willen. Ich will zu meinem Vater. Ich bin glücklich, dass Sie gekommen sind, Comtesse. Ich hatte meine Schwester gebeten, Sie einzuladen. Die Soiree findet nur ihretwegen statt. Ich verstehe gar nicht. Sie sind entzückend. Kaum hatte ich Sie gesehen, vom ersten Augenblick an, da habe ich auch schon gewusst... Ich bitte Sie, schweigen Sie. Sie sind hinreisend, Nathalie. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Sprechen Sie nicht so zu mir. Ich bin verlobt und liebe jemand anders. Warum erzählen Sie mir das? Was geht das mich an? Ich sage Ihnen nur, dass ich sinnlos in Sie verliebt bin. Bin ich daran schuld, dass Sie so bezaubernd sind? Ich weiß nicht mehr, aber soll ich Sie dann wirklich nie wiedersehen? Ich liebe Sie wie wahnsinnig. Soll ich Sie wirklich nie mehr sehen? Nathalie. Nathalie. Und plötzlich fühlte Natascha Anatols glühende Lippen auf den ihren. Im nächsten Augenblick schon gab Anatol sie wieder frei. Denn mit geräuschvollen Schritten und rauschendem Kleid trat Elaine lächelnd ins Zimmer. Noch vor dem Souper fuhren die Rostovs nach Hause. Wieder konnte Natascha in der Nacht kein Auge zutun. Die quälende Frage, wen sie liebte, Anatol oder den Fürsten André, ließ sie nicht ruhen. Am anderen Morgen kam ein Dienstmädchen mit geheimnisvoller Miene in ihr Zimmer. Gnädiges Fräulein, ein Mann hat mir diesen Brief gegeben und gesagt, ich solle ihn nur Ihnen übergeben. Ich soll es um Himmels Willen nur so einrichten, dass niemand... Gib her! Hat dich wirklich niemand gesehen? Lass mich allein. Seit dem gestrigen Abend ist mein Geschick entschieden. Ich muss Ihre Liebe erringen oder sterben. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. Ich weiß, dass Ihre Angehörigen sie mir nie geben werden, und zwar aus Gründen, die ich allein Ihnen offenbaren kann. Aber wenn Sie mich lieben, wird uns keine menschliche Macht an unserer Seligkeit hindern können. Die Liebe überwindet alles. Sagen Sie ja, nur das eine Wörtchen ja, und ich werde Sie entführen und mit Ihnen bis ans Ende der Welt fliehen. Ja. Ich liebe ihn. Hätte sonst alles geschehen können? Wenn ich es fertiggebracht habe, alles so weit kommen zu lassen, wie es gekommen ist, so gibt es dafür keine andere Erklärung, als dass ich ihn geliebt habe vom ersten Augenblick an. Und dass er ein guter, edler und schöner Mensch ist. Und es eben gar nicht anders ging, als dass ich mich in ihn verliebte. Aber was soll ich denn tun, wenn ich ihn liebe und zugleich auch Fürst André? Ist denn wirklich alles schon zu Ende? Warum ist denn nicht beides zugleich möglich? Nur dann könnte ich ganz glücklich sein. Jetzt aber soll ich wählen und kann doch nun einmal nicht glücklich sein, wenn ich mich für einen von beiden entscheiden muss. Dabei ist es doch unmöglich, es Fürst André zu sagen oder es ihm vorzuenthalten. Ja, ist es denn möglich, für immer von dem Glück Abschied zu nehmen, von dem ich bis jetzt gelebt habe? Sascha, wach auf. Sonja. Sonja, du hast den Brief gelesen? Ja. Sag mir, Natascha, was soll das bedeuten? Ich verstehe das alles nicht. Kuragin! Sonja, ich kann es vor dir nicht länger geheim halten. Es geht nicht. Du weißt jetzt, dass wir uns lieben. Sonja, Liebste. Und Balkonski? Ach, Sonja, wenn du wüsstest, wie glücklich ich bin. Du willst dich wirklich von Fürst André lossagen? Ach, du verstehst ja nichts davon. Sprich keine Dummheiten. Nein. Nein, ich kann es nicht glauben. Ich verstehe es nicht. Wie kannst du erst ein ganzes Jahr lang einen Mann lieben und dann plötzlich... Natascha, ich glaube es dir nicht. Du treibst deinen Spaß mit mir. In 3 Tagen alles vergessen und... Sonja, komm her, setz dich zu mir. Ich habe gehört, dass so etwas vorkommt und du hast es sicher auch gehört, aber... Erst jetzt habe ich eine solche Liebe kennenlernen dürfen. Das ist etwas ganz anderes als früher. Kaum sah ich ihn zum ersten Mal, da fühlte ich auch schon. Er ist mein Gebieter und ich bin seine Sklavin und ich muss ihn ganz einfach lieben. Was er mir befiehlt, das tue ich. Das kannst du nicht verstehen. Aber überlege doch nur, was du eigentlich treibst. Diese geheimen Briefe. Ach, wie konntest du dich nur so weit gehen lassen? Ich habe dir doch gesagt, dass ich keinen eigenen Willen mehr habe. Das musst du doch verstehen können. Ich liebe ihn eben. Oh, Natascha, bitte. Warum hält er nicht ganz offen um deine Hand an? Fürst André hat dir doch volle Freiheit gelassen für den Fall, dass du einen anderen lieb gewinnen könntest. Ich traue diesem Anatol Kuragin nicht. Sonja, man darf nicht an ihm zweifeln. Das darf man ganz einfach nicht, verstehst du? Aber wenn er nun kein anständiger Mensch ist? Wenn er ein anständiger Mensch wäre, so müsste er entweder offen sagen, was er will, oder er dürfte nicht weiter mit dir zusammenkommen. Und wenn du nicht willst, was getan werden muss, dann tue ich es. Ich schreibe an ihn oder ich erzähle alles Papa. Sonst gehst du noch in dein Verderben. Und wenn ich in mein Verderben gehe, dann gehe ich eben in mein Verderben und dann will ich so schnell wie möglich in mein Verderben gehen. Das geht euch alle nichts an. Geht es schlimm aus, so trifft es nicht euch, sondern mich. Lass mich allein. Lass mich, ich hasse dich. Natascha. Weißt du was, Kuragin? Lass die ganze Geschichte bleiben. Noch ist es Zeit. Warte lieber, bis sie verheiratet ist. Du weißt doch, Dolochow, ich liebe gerade die kleinen Mädchen. Dieser Arzer geht einem förmlich auf der Zunge. Du bist schon einmal auf ein so kleines Mädchen hereingefallen. Nimm dich in Acht. Da fängst du schon wieder damit an. Geh doch zum Teufel. Höre, ich sage es dir jetzt zum letzten Mal. Habe ich dir jemals Schwierigkeiten gemacht? Wer hat denn alles für dich arrangiert für die Entführung? Wer hat den Popen aufgetrieben? Wer hat dir den Pass verschafft und das Geld für dich aufgebracht? Nun, dafür danke ich dir ja auch. Hältst du mich denn für undankbar? Ich habe dir bei allem geholfen. Aber jetzt muss ich dir doch die Wahrheit sagen. Das ist eine gefährliche und, wenn man es sich richtig überlegt, auch eine dumme Geschichte. Du entführst sie, heiratest sie, also schön. Aber glaubst du, man werde das so ruhig hinnehmen? Es wird ans Licht kommen, dass du schon verheiratet bist. Man wird dich vors Kriminalgericht bringen. Ach, das ist doch alles dummes Zeug. Ich habe dir doch alles erklärt, oder nicht? Ich habe dir doch auseinandergesetzt, wenn diese zweite Ehe mit der Rostova ungültig ist, weil ich schon verheiratet bin, so kann mir nichts passieren. Na, und wenn sie gültig ist, dann ist es auch einerlei. Denn im Ausland kann ja niemand etwas davon wissen. Habe ich recht? Da gibt es doch nicht die geringsten Einwände. Lass die Finger davon. Du legst dir doch nur Fesseln an. Ach, scher dich zum Teufel. Ich bin nun einmal entschlossen und du wirst mir helfen. Was meinst du? Fühl mal, was ich für ein Herzklopfen habe. Ich bin verliebt. Eine Göttin ist sie. Und was für eine Göttin. Kommen Sie in den Hof, hier könnte man Sie sehen. Die Komtesse kommt gleich. die Herren wünschen? Schon gut, mein Lieber. Lass ein, Gavrilo, die Herren werden schon erwartet. Die gnädige Frau lassen bitten. Wollen Sie mir bitte folgen, die Herren? Was für eine gnädige Frau, denn wer bist denn du? Darf ich bitten? Die gnädige Frau haben befohlen, die Herren zu ihr zu führen. Kuragin, zurück! Fahrrad, zurück! So fand diese Geschichte, an deren Abschluss die Entführung Natascha stehen sollte, ihr vorläufiges Ende. Dolochow und Anatol Kuragin entkamen und bereiteten damit Maria Dmitrievna Achrosimova, die von der völlig verstörten Sonja das Geständnis der Verschwörung erzwungen hatte, eine ärgerliche Enttäuschung. Sie schloss Natascha in ihrem Zimmer ein und gab die strenge Anweisung aus, dem alten Grafen Rostow, der in Geschäften für einige Tage verreist war, diese böse Angelegenheit zu verheimlichen. Dann hatte sie eine längere Unterredung mit Besuchow, von der dieser in äußerster Erregung nach Hause fuhr. Und erst nachdem alle diese Vorkehrungen getroffen waren, ging Maria Dmitrievna zu Natascha. Schamlose Person! Sich Liebhaber ins Haus zu bestellen! In mein Haus! Du hast dich mit Schande bedeckt wie das verworfenste Frauenzimmer! Ich würde schon mit dir umgehen, wie du es verdienst. Aber mir tut dein Vater leid. Ich werde die Geschichte vertuschen. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich doch. Ich will dir gar nicht erst vorerzählen, was für eine Schuld du auf dich geladen hast. Das weißt du ja selbst. Aber dein Vater kommt morgen zurück. Was soll ich dem sagen? Und deinem Bruder? Deinem Bräutigam? Ich habe keinen Bräutigam mehr. Mein Antwortbrief an Prinzessin Maria... Ich habe ihr geschrieben, dass ich die Verlobung löse. Das wird ja immer schöner. Na, einerlei. Nimm an, sie erfahren es. Meinst du, die lassen die Geschichte auf sich beruhen? Ich weiß doch, wie dein Vater ist. Und wenn er jetzt Kuragin fordert, ist dir das vielleicht recht, was? Ach, lassen Sie mich doch. Warum haben Sie das alles gestört? Warum? Warum? Wer hat Sie darum gebeten? Ja, was denkst du dir eigentlich? Hat man dich vielleicht hier eingesperrt gehalten? Wie? Wer hat es ihm denn verwehrt, in mein Haus zu Besuch zu kommen? Wozu brauchte er dich denn zu entführen, wie ein Zigeunermädchen? Und wenn er dich schließlich entführt hätte, glaubst du, sie hätten ihn nicht gefunden? Dein Vater oder dein Bruder oder Balkonski? Dieser Kuragin ist ein Schuft. Ein Halunke ist er. Das ist die Geschichte. Er ist besser als ihr alle, wenn ihr euch nicht eingemischt hättet. Ach, mein Gott, warum? Warum? Lasst mich allein. Lasst mich doch allein. Ihr alle, ihr hasst und verachtet mich ja doch nur. Ach, Pierre, du kannst dir gar nicht vorstellen, in was für einem Zustand unser Anatol ist. Natürlich, Sie gehören ja auch dazu. Wo Sie sind, da ist auch Schamlosigkeit und alles Böse. Lassen Sie uns allein. Ich habe mit Anatol zu reden. Sie sollen uns allein lassen! Sie haben der Comtesse Rostowa die Ehe versprochen. Sie haben sie entführen wollen. Mein Lieber, ich fühle mich nicht verpflichtet, Fragen, die mir in diesem Ton gestellt werden. Sie sind ein Halunk und ein Schuft. Und ich weiß nicht, was mich hindert, mir das Vergnügen zu machen, Ihnen mit diesem Briefbeschwerer den Kopf zu zerschmettern. Haben Sie ihr die Ehe versprochen? Ich denke ihr gar nicht daran. Übrigens habe ich ihr schon deswegen die Ehe nicht versprochen, weil... Die Comtesse Rostowa weiß Bescheid. Durch mich. Sie weiß, dass sie vor 2 Jahren die Tochter eines unbemittelten polnischen Gutsbesitzers geheiratet haben, dass sie dazu gezwungen worden sind, nachdem sie das Mädchen verführt hatten. Haben Sie Briefe von der Comtesse Rostowa? Bitte. Das war das Erste. Zweitens, Sie haben Moskau morgen zu verlassen. Aber hören Sie, wie kann ich... Drittens, ich gebe Ihnen den ernst gemeinten und guten Rat, nie etwas davon verlauten zu lassen, was zwischen Ihnen und der Comtesse vorgefallen ist. Wenn Sie schwatzen, amüsieren Sie sich meinetwegen mit solchen Weibern, wie meine Frau eins ist. Solchen Weibern gegenüber sind Sie im Recht. Die wissen von vornherein, was sie von ihnen wollen. Und weil sie in allen Ausschweifungen ebenso erfahren sind wie sie, mag das immerhin noch als ehrlicher Kampf gelten. Aber einem jungen Mädchen die Ehe versprechen, sie übertölpeln und wegschleppen. Begreifen Sie denn nicht, dass das ebenso gemein ist, wie einen alten Mann oder ein Kind misshandeln? Das weiß ich nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Aber Sie haben hier Worte gebraucht wie gemein und dergleichen. Und so etwas kann ich mir als ein Mann von Ehre von niemandem bieten lassen. Mann von Ehre? Sie wollen Satisfaktion, Sie! Sehen Sie zu, dass Sie Moskau so schnell wie möglich verlassen. Und wenn Sie Reisegeld brauchen, das können Sie von mir erhalten. Einige Tage nach Anatol Kuragins Abreise erhielt Pierre Besuchow von Fürst André ein Billett, in welchem er seine Ankunft in Moskau mitteilte und um einen Besuch bat. Gleich in den ersten Minuten des Wiedersehens hatte der alte Fürst Balkonski seinem Sohn einen Brief von Natascha an Prinzessin Maria übergeben, in dem sie die Auflösung der Verlobung mitgeteilt hatte. Auch hatte ihm der Vater die Entführungsgeschichte, die sich doch nicht völlig hatte verheimlichen lassen, mit allerhand Ausschmückungen erzählt. Fürst Andrés Gesicht war finster, aber beherrscht, als Pierre bei ihm eintraf. Nachdem die ersten Begrüßungsworte gewechselt waren, entnahm Fürst André einer Reisetasche ein in Papier gewickeltes Päckchen. Verzeih, wenn ich dich mit einer Bitte belästige. Die Komtesse Rastowa hat mir abgeschrieben. Und ich habe so etwas läuten hören, als habe dein Schwager ihr einen Antrag gemacht. Oder dergleichen. Stimmt das? Es stimmt und es stimmt auch wieder nicht. Da sind ihre Briefe und ihr Porträt. Übergib das der Komtesse, wenn du sie siehst. Hält sich Anatol Kuragin noch hier auf? Der ist schon vor einiger Zeit abgereist. Herr Kuragin hat also die Komtesse Rastowa doch nicht seiner Hand gewürdigt? Er konnte sie nicht heiraten, weil er ja schon verheiratet ist. Und wo ist dein Schwager jetzt, wenn ich fragen darf? Er fuhr von hier nach... Ja, also ich weiß nicht. Es ist ja auch einerlei. Sagt der Komtesse Rastowa, sie war vollkommen frei und ist es noch jetzt. Und ich wünsche ihr alles Gute. Hören Sie, André. Erinnern Sie sich noch an eine Meinungsverschiedenheit, die wir damals in Petersburg hatten? Erinnern Sie sich? Ja, ich habe damals gesagt, man müsse einer gefallenen Frau verzeihen. Aber dass ich das selbst fertig brächte, das habe ich nicht gesagt. Ich bringe es nicht fertig. Aber liegt der Fall hier nicht ganz anders? Ja, noch einmal um Ihre Hand bitten, Großmut üben und so weiter. Ja, das wäre natürlich höchst edel, aber ich kann nicht auf den Spuren dieses Herrn Kuragin gehen. Wenn dir etwas an meiner Freundschaft liegt, so sprich mir nie wieder von dieser ganzen Geschichte. Am selben Abend fuhr Besuchow noch zu den Rastows, um den Auftrag des Fürsten André auszuführen und Natascha die Briefe zu übergeben. Natascha lag im Bett. Sie hatte, als sie erfuhr, dass Anatol bereits verheiratet war, einen Selbstmordversuch unternommen, dabei aber Angst bekommen, sodass rechtzeitig ein Arzt gerufen werden konnte. Sie stand aber auf, als sie hörte, dass Pierre gekommen war, und bat ihn in den Salon. Sie war in den letzten Tagen sehr abgemagert, blass und ernst, aber keineswegs beschämt, wie Pierre erwartet hatte. Fürst Balkonski war ihr Freund. Ist ihr Freund. Er sagte mir damals, ich möchte mich an Sie wenden, wenn... Er ist jetzt hier. Sagen Sie ihm, er möchte mir verzeihen. Ja, ich will es ihm sagen, aber... Nein, das meine ich nicht. Ich weiß, dass alles zu Ende ist. Nein, das kann nie wieder sein. Mich quält nur das Böse, das ich ihm angetan habe. Sagen Sie ihm nur, ich bitte ihn, mir zu verzeihen. Mir alles zu verzeihen. Ich werde es ihm sagen. Ich werde ihm alles noch einmal sagen. Aber ich möchte gern eins wissen. Ich möchte wissen, ob Sie diesen schlechten Menschen geliebt haben. Nennen Sie ihn nicht schlecht. Aber ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts mehr. Wir wollen nicht mehr davon sprechen, liebe Freundin. Ich werde ihm alles sagen. bitte Sie nur um eins. Sehen Sie in mir Ihren Freund. Und wenn Sie Hilfe oder Rat brauchen oder auch nur einen Menschen, dem Sie Ihr Herz ausschütten können, nicht jetzt, sondern wenn Ihr Herz wieder zur Ruhe gekommen und klar geworden sein wird, dann denken Sie an mich. Sprechen Sie nicht so zu mir. Ich bin es ja gar nicht wert. Grämen Sie sich jetzt nicht länger. Das ganze Leben liegt noch vor Ihnen. Vor mir? Nein. Für mich ist alles verloren. Alles verloren? Wenn ich nicht der wäre, der ich nun einmal bin, sondern der schönste, klügste und beste Mensch auf der Welt, wenn ich dazu noch frei wäre, dann würde ich Sie in diesem Augenblick auf den Knien um Ihre Hand und um Ihre Liebe bitten. Während Pierre in seinem Schlitten nach Hause fuhr, bemühte er sich vergebens, die Tränen der Rührung und des Glücks hinunterzuschlucken. Er riss den Bärenpelz über der breiten, freudig atmenden Brust auf, obwohl es 10 Grad Kälte waren. Als der Schlitten auf den weiten Arbatplatz hinausfuhr, da lag vor Pierres Augen der ganze ungeheure Raum des dunklen Sternenhimmels. Es war ein klarer Frostabend. Fast genau in der Mitte dieses Himmels stand, von unzähligen Sternen umringt, der riesige, grell leuchtende Komet des Jahres 1812. Wir brachten den 7. Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller waren Natascha Jutta Wachowiak, Graf Rastow, ihr Vater, Albert Garbe, Nikolai, ihr Bruder, Klaus Joachim Manchen, Sonja, ihre Cousine, Gisela Büttner, ihr Onkel, Gerd Ehlers. Pierre Besuchow, Hans-Peter Minetti, Hélène, Eva-Maria Barth, Anatol, ihr Bruder, Horst Schön, André Balkonski, Fred Düren, Maria, seine Schwester, Waltraud Kramm, Fürst Balkonski, sein Vater, Herwart Grosse, Dolochow, Klaus Piontek, Maja Achosimova, Hanna Rieger. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Metschinski. In weiteren Rollen hörten sie Regine Reginek, Günter Ballier, Kurt Schmengler, Theo Mack, Klaus Tilsner und andere. Schnitt Monika Bulay, Ton Hans-Jürgen Wollermann. Regieassistenz Detlef Kurzweg und Lothar Hahn. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Regie Werner Grunow.